Abschnitt 22 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil: Der Prozess. Die Art der Tötung. Der Mörder sagt aus: Ich habe nicht die Absicht gehabt, die jungen Leute umzubringen. Es ist vorgekommen, dass die Knaben immer wieder kamen. Ich habe sie dann vor mir schützen wollen. Ich wusste, wenn ich wieder meine Tour habe, dann passiert was. Ich habe geweint. Macht mich nur nicht immer wild. Wenn ich wild wurde, dann biss ich und sog mich fest. Es gibt auch unter den Jungens am Café Kröpke einige, die gern dämpfen und Luft abstellen. Wir balgten uns manche Stunde lang. Ich bin nur schwer erregbar. In der letzten Zeit wurden es immer mehr, und ich dachte oft: Gott, du Gott, wo soll das hin? Ich habe mich mit ganzem Leibe auf die jungen Leute geworfen. Sie waren durch das Herumtreiben und die Ausschweifungen ermattet. Ich habe ihren Adamsapfel durchbissen, zugleich wohl auch mit den Händen gewürgt und gedrosselt. An der Leiche brach ich zusammen. Ich machte mir dann schwarzen Kaffee. Den Toten legte ich auf den Boden und tat ein Tuch übers Gesicht, dann sieht er einen nicht so an. Ich öffnete die Bauchhöhle mit zwei Schnitten und tat die Eingeweide in einen Eimer. Ich tunkte ein Tuch in das Blut, das sich in der Bauchhöhle gesammelt hatte, und tat dies so lange, bis alles Blut aufgetunkt war. Dann erst schnitt ich mit drei Schnitten die Rippen auf nach der Schulter zu, fasste unter die losgetrennten Rippen und drückte so lange hoch, bis sie in der Schultergegend knackten. An der Stelle schnitt ich dann durch und tat sie weg. Nun konnte ich Herz, Lunge, Nieren fassen, zerschneiden und in den Eimer tun. Zum Schluss wurden die Beine abgetrennt, dann die Arme. Ich löste das Fleisch von den Knochen und tat es in meine Wachstuchtasche. Das übrige Fleisch kam unters Bett oder in den Verschlag. Um nun alles hinauszubringen und es ins Klosett oder in die Leine zu werfen, gebrauchte ich 5 oder 6 Gänge. Das Glied schnitt ich ab, nachdem ich Brust- und Bauchhöhle gereinigt hatte. Ich zerschnitt es in viele kleine Teile. Ich bin immer mit Grauen an diese Arbeit gegangen, und doch war meine Leidenschaft stärker als das Grauen vor der Zerstückelung. Die Köpfe nahm ich zuletzt vor. Mit dem kleinen Küchenmesser schnitt ich die behaarte Kopfhaut ringsherum vom Schädel und zerlegte sie in ganz kleine Streifen und Würfel. Den Schädel legte ich mit der Wangenfläche auf eine Bastmatte und deckte Lumpen darüber, um die Klopftöne abzuschwächen. Ich schlug mit der scharfen Seite eines Beiles, den Schädel immer herumdrehend, die Nähte auseinander. Das Gehirn kam in den Eimer, die kleingeschlagenen Knochen warf ich in die Leine, gegenüber dem Schloss. Oder ich ging in die Eilenriede, dort, wo es sumpfig ist, warf die Stücke heimlich vor mich hin und trat sie in den Sumpf. Nur wenn ich eine Leiche sehr eilig beseitigen musste, kann möglicherweise einmal ein Schädel unzerklopft in das Wasser geraten sein. Die Kleider habe ich verschenkt, das meiste an Grans, aus Liebe. Anderes verkaufte ich an Frau Engel oder an Frau Wegehenkel oder ließ es verkaufen. Die Anatomen sagen, es ist möglich, dass Hamann an jugendlichen Personen durch Druck gegen den Kehlkopf oder durch Biss die über den Kehlkopf und über das obere Ende der Luftröhre verlaufenden Zweige des Vagus und Glossopharyngeus gepresst und dadurch eine Atem- und Herzlähmung und somit auch Wehrlosigkeit herbeigeführt hat. Dass durch Zusammenpressen der Nervenstämme oberhalb des Kehlkopfs der Mensch leicht wehrlos zu machen ist, gilt als eine Hauptregel des japanischen Jiu-Jitsu. Man hat ihn leider nicht das Experiment an einem Tiere vormachen lassen. Es besteht auch die entfernte Möglichkeit, dass er gelegentlich die Halsschlagader, Karotis, ansog und das warme Blut eintrank, wodurch das Fehlen von Blutflecken erklärt wäre. Es gehörte übrigens auch zu seinen perversen Leidenschaften, das Geschlechtsglied in den Mund zu nehmen und daran zu beißen. Im Allgemeinen dürfte er die ermattet Schlafenden erdrosselt haben. Es ist möglich, dass er das Fleisch des einen einem anderen vorgesetzt hat. Obwohl feststeht, dass er, einmal ans Töten gewöhnt, nicht immer nur im Liebesrausch, sondern auch aus anderen Motiven als aus geschlechtlichen getötet hat, so ist doch im Allgemeinen richtig, dass er nicht nach Zweck und Nutzen fragte, sondern von Schönheit und Sinnlichkeit getrieben wurde. Als ihm, seinen zweifellos unwahren Angaben nach, Grans um der Kleider willen den jungen Wittig zuführte, den er seinerseits nicht sinnlich begehrte, soll Grans geäußert haben: Das kann man doch leichter bei einem, den man nicht liebt. Hamann sagt belehrend: Das ist nicht richtig. Man macht das leichter, wenn man liebt. Hamann lügt, wo er Grans belastet, aber er war vielleicht nicht nur Schauspieler, als er vor Gericht seine Angstqual herausschrie. Ich habe Tage, wo jeder Vagabund mich zu jeder Schlechtigkeit leicht bringen kann. Ich sagte nach dem Töten oft: Steckten Sie mich doch nur in ein Militärasyl, aber nur nicht unter Irre, nur das nicht. Hätte Grans mich geliebt, so hätte er mich auch retten können. Ach, glauben Sie, ich bin gesund. Ich habe nur zuweilen meine Tour. Es ist kein Vergnügen, einen Menschen zu töten. Ich will geköpft werden. Das ist ein Augenblick, dann hab ich Ruhe. Ende von Abschnitt 22. Gelesen von Klaus Missfeld.